Deutschlandfunk. Hörspiel. "70 Jahre Grundgesetz". Ein Hörspiel erzählt von der Aufgabe des Parlamentarischen Rates, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten. Nordwestdeutscher Rundfunk Köln. Wir berichten aus der Arbeit des Parlamentarischen Rates. Bonn 1948. 70 deutsche Politiker, die erlebt haben, was Diktatur bedeutet. 4. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen. Deshalb glauben wir, dass es richtig ist, dem kommenden Grundgesetz eine ganz bestimmte geistige Ausrichtung zu geben. Um die bestmögliche Formulierung dieses Geistes kümmert sich der Ausschuss für Grundsatzfragen mit Carlo Schmidt und Theodor Heuss. Ich möchte bei der Formung des ersten Absatzes von der Menschenwürde ausgehen. Ich bin so zu der folgenden Fassung gekommen. Die Würde des menschlichen Wesens steht im Schutze der staatlichen Ordnung. Ich würde das Ganze dezisionistisch voluntativ fassen. Wir, die wir hier sind, erklären, dass wir unterhalb eines bestimmten Standards von Freiheiten und Rechten des Einzelmenschen kein staatliches Leben führen wollen. Es wird diskutiert, es wird gestritten, verhandelt und argumentiert. Dieses Grundgesetz muss daher von einem bestimmten Geiste, von einem bestimmten Programm getragen sein. Die innere Freiheit, der innere Wert der Persönlichkeit, er bleibt nur irgendwie ein leeres Schemen. Denn eines ist jeden Moment für alle klar. Sie tragen große Verantwortung für das Land und seine Zukunft. Die Würde menschlichen Lebens wird vom Staate geschützt. Sie ist begründet in Rechten, die dem Menschen jedermann gegenüber Schutz gewähren. In dem Vorschlag des Herrn Dr. Schmidt stößt mich das Wort jedermann ab. Jedermann ist jeder, der im Verhältnis zu mir ein Du ist. Jedermann bedeutet quisquamque. Jedermann ist ein zu flaches Wort. Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 1949. Ich finde jedermann sehr klar. Warum wollen wir dem Wort nicht eine neue Dignität geben? Am 23. Mai in der Deutschlandfunk-Radionacht. Guter Rat, ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948-49. Mehr dazu bei hörspiel-und-feature.de. An unserem heutigen Hörspielabend bringen wir ein Hörspiel des schottischen Autors John Burnside. In der Regie von Klaus Bulert erleben wir eine Geschichte, die zwischen den Welten spielt. Da sind verborgen in den geheimnisvollen schottischen Wäldern und Wiesen die Feen und Kobolde und ein Unhold namens Borken. Und neben dieser Anderswelt existiert eine andere, uns vertrautere Sphäre. Hier werden Wiesen verkauft, um Wohnblöcke und Müllverbrennungsanlagen errichten zu können. Hier geht es um Geld und Profit. Ein selten seltsames akustisches Biotop musste da zusammengefügt werden. So hat der Regisseur Klaus Bulert seine Aufgabe beschrieben. Auf ganz schottische Art und irgendwie analog zur Stevensons Novelle Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Aber bei Burnside überwinden ein schottischer Eigenbrötler und ein mythischer Unhold ihre gottgegebenen Grenzen. Und so etwas musste nach meiner Vorstellung ebenso für ihre klanglich-akustischen Welten möglich sein. Der Boken. Hörspiel von John Burnside. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Musik und Regie Klaus Bulert. Put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying, no, I ain't lying. Es gab Zeiten, da habe ich am liebsten geschlafen. Lange. Lange. Um dann morgens bei Nebel oder leichten Nieselregen wach zu werden und mich zu fragen, ob ich aufstehen und im grauen Regen, der allzu oft auf diese Bergstraßen fällt, spazieren gehen soll. Oder ob ich mir eine Kanne Tee mache und mich nochmal für eine Stunde ins Bett verziehe. Die Kissen ordne, mich aufsetze, aus dem Fenster jetzt nicht sinniere und dann früher denke. Als ich noch ein Kind war. Als Kind war ich glücklich. Das weiß ich. Mein Vater war groß und stolz. Ein rechtschaffener Mensch. Arbeitete als Schweißer. Aber ein Mann Gottes, dem Wesen nach. Heute sagt das keiner mehr. Aber so war er eben, solange ich zurückdenken kann. Einer, der im Glauben lebte. Und der dachte, ehe er den Mund aufriss. Kill! Kill! Ein rechtschaffener Mensch. Als er starb, kam die ganze Stadt zur Beerdigung. Die Erwachsenen weinten, wenn sie daran dachten, wie jung er noch war. Und vielleicht dachten sie an seinen Sohn, der gerade anfing, sich einen Namen zu machen. You better stop the things you do. Ich habe keine Vorhänge, habe nie welche gemocht und brauche sie auch nicht hier draußen auf den Feldern, wo niemand reinsieht, wenn ich schlafe. Meine einzigen Nachbarn sind Schafe oder Bussarde, wofür ich wirklich dankbar bin, wie ich gestehen muss. Vielleicht lese ich ein Buch. Hab früher viel gelesen, alles Mögliche. Bücher über die Geschichte der Fliegerei, alte Jahrbücher, Naturführer. Oder Broschüren für angehende Bauern, was über Weidewirtschaft oder Bienenzucht. Oft bin ich auch in der Bibliothek in Coldwater gewesen, um mir von Miss Gilchrist, der Bibliothekarin, ein paar Tipps geben zu lassen. Oder ich habe bloß rumgestöbert. Hab gelesen, was ich in die Finger kriegte. Westernromane, Charles Dickens. Sagen, was über Aberglauben. Gedichte, Shakespeare. Shakespeare, dann... Die Bibel natürlich auch. Aber nicht, weil ich gläubig gewesen wäre, sondern wegen meinem Vater. Ist immer noch meine deutlichste Erinnerung an ihn, wie er spätabends im Neuen Testament liest oder im Buch Prediger. Morgens dann, wenn ich aufstand, um in die Schule zu gehen, war er schon aus dem Haus. Auf dem Tisch bloß noch die Bibel, wie er sie liegen gelassen hatte. Meine Mutter in der Küche, wo sie das zweite Frühstück machte. Ich hatte diese Nacht einen Traum. Auch ich? Was war der eure? Dass auf Träume sich nichts bauen lässt, dass Träume öfters lügen. Sie träumen Wahres, weil sie schlafend liegen. Because you're mine. Mit Rechtschaffenheit kenne ich mich aus. Habe auf der Bühne oft genug rechtschaffene Männer gegeben. Ich bin nämlich Schauspieler. Zumindest war ich das. In einigen Filmen war ich fast wie Vater. Schade nur, dass er das nicht mehr erlebt hat. Mir wurde gesagt, Schauspielerei ist nichts für mich. Die Lehrer meinten, meine Begabung läge auf anderem Gebiet. Aber da haben sie sich geirrt. Ich besitze nämlich ein Gespür für die Verse von Shakespeare, von Ben Jonson oder Ibsen. Begriff sie! Begriff sie, falls dies das richtige Wort ist, weil mir klar war, dass man nicht nur wissen musste, was die Dinge bedeuten, sondern dass man sie spüren muss. Shakespeare zum Beispiel. Shakespeare glückte mir auf Anhieb, weil ich ihn gespürt habe. Wie mein Vater die Bibel gespürt haben muss. Er lag mir im Blut, in den Knochen. Ganz unabhängig vom Geschwätz der Interpretation. Kann sein, ich bin deshalb Schauspieler geworden. Was für Leute meiner Herkunft ja nicht einfach war, wenigstens damals nicht. Vielleicht hat mein Vater mir auch eine geheime Gabe vererbt, ein Gefühl für Worte, die man nicht im Kopf hört, jedenfalls nicht nur. Die Kritiker sagten, wie physisch ich Hamlet oder Mercutio spielte. James Lawrence, was für ein physischer Schauspieler. Intuitiv, nicht clever. Physisch. Naja, für mich war das okay. Ich habe genügend clevere Menschen gekannt und wollte nie so werden. Dann war Schluss. Seit Monaten habe ich kein Buch mehr gelesen. Nicht seit... Tja, darum geht's. Oder nicht. Seit dem Borgen habe ich nichts mehr gelesen. Aber wenn ich das so erzähle, ist das falsch. Nicht wegen dem Borgen lese ich nichts mehr, sondern wegen dem, was mit Alex Pierce passiert ist. Was ich Alex Pierce angetan habe. Denn egal, was die Polizei sagt, ich war's, der ihn umgebracht hat. Es war meine Tat. Und dazu stehe ich. Andererseits... Nein. Nein, ich war's. Natürlich war ich's. Muss doch so sein. Bevor ich den Borgen sah, habe ich über ihn gelesen, habe aber kaum darüber nachgedacht. Für mich war er nur eine dieser Sagen, ein Märchen, eine alte Geschichte wie die über Werwölfe. Und dann, tja, dann wurde er real, so wie eine Figur real wird, wenn man auf die Bühne geht, vors Publikum tritt und zu diesem Neuen wird. Er existierte in der Welt, in meinem Hof, drüben bei der Stechpalme. Oder er schwebte im Haus am äußersten Rand meines Blickfeldes. Deshalb stellt sich die Frage, wurde er durchs Buch real oder war er vorher schon da und hat nur darauf gewartet, dass ich ihn entdeckte? Denn wie hätte ich wissen sollen, was ich sehe, hätte ich nicht schon darüber Bescheid gewusst. Eigentlich war das Buch nichts für mich. Aber als es mir in der Bibliothek ins Auge fiel, habe ich danach gegriffen. Hexerei und das zweite Gesicht in den Highlands und auf den schottischen Inseln von John Gregson Campbell. Eine alte, ziemlich angestaubte Schwarte, die seit Jahren kein Mensch mehr in die Hand genommen hatte. Wirklich nichts für mich. Und auch ziemlich untypisch für die Bibliothek in Coldwater. Aber als Miss Gilchrist sah, dass ich in dem Buch blätterte, sagte sie, ich solle es lesen. Ich mochte Miss Gilchrist. Ich vertraute ihr. Sie war bestimmt nur ein paar Jahre jünger als ich, sah aber höchstens wie Ende 20 aus. Und ich fand sie, nun ja. Ich fand sie ziemlich attraktiv. Seit meinem Umzug hatte ich das allerdings hinter mir gelassen. Und ich wusste, wie gefährlich es war, wieder damit anzufangen. Also hielt ich Abstand. Ich habe sie nicht mal nach ihrem Vornamen gefragt. Jedenfalls lieh ich mir das Buch aus und las abends darin. Nur zu meinem Vergnügen. Bis ich an die Stelle kam, an der vom Borgen die Rede war. Einem Wesen, das Bauern heimsucht, die nicht gut zu ihren Nachbarn oder zum Land gewesen sind. Noch heute kann ich mich Wort für Wort an Campbells Beschreibung erinnern. Manchmal flößt der Borgen, allein durch sein Aussehen Angst ein, schrieb er. Manchmal durch Geräusche, dann wieder durch sein Schweigen. Meist zeigt er sich als Mann oder Frau, geht lautlos vorüber und spricht, wenn überhaupt, nur wenn er angesprochen wird. Man begegnet ihm auch als schwarzen Hund, der Reisende ein Stück des Weges begleitet, ebenso als kopflosen Rumpf oder schlicht als dunkles, bewegliches Ding. Kill! Kill! Kill! Alex Pierce! Ich kannte mal eine Frau, eine Tänzerin. Und ich habe es gemocht, ihr in heißen Nächten beim Schlafen zuzusehen. Die Decke zurückgeschlagen, der Körper hell im Schein der Straßenlaternen. Diese Hautfarben. Dahin hatte ich gar nicht gewusst, wie viele Farben der menschliche Körper haben kann. Blau und Grau, Ocker, Aschpink und Terra di Siena. Und dann die schönste Farbe, das honigfarbene Gold der Sommernächte. Noch warm unter meinen Händen. Hände, die sie in den Schlaf wiegten, bevor ich wieder aufstand, durchs Zimmer ging und mich ans Fenster setzte. Das war der Moment, in dem ich zum ersten Mal verstand, was Glück bedeutet. Dass es eigentlich nichts weiter ist als eine Windböe an einem Sommerabend. Oder eine Stimme, die um 2 Uhr morgens von der Straße heraufschallt. Die Stimme einer jungen Frau, die singt. Vielleicht auch nur ein plötzlicher Schauer am frühen Morgen. Regen nach tagelanger Hitze. An der Fensterscheibe ein drängendes, fast animalisches Geräusch. Und sie konnten später dann der Laut, den die Frau beim Aufwachen im fremden Bett macht, als sie von der plötzlichen Veränderung verschreckt, beinahe aufgeschrien hätte, ehe sie mich sieht. Beinahe. Aber sie reißt sich zusammen. Erst hat sie mich nämlich nicht erkannt. Dann aber doch. Und das Geheimnisvolle verflog. Das Geheimnisvolle, zu dem ich gehörte, wie die überraschende Kühle zum Regen. Dieses Geräusch schwerer Tropfen am Fenster. Das Geheimnisvolle, für das ich keinen Namen hatte und das ich nur erotisch fand. Wie schön und unvermutet und ja, wie beängstigend, das auch. Ein wenig. Vor allem aber dieses Gefühl von etwas Lebendigem, Animalischem, etwas Fremdem, Erotischem, gesegnet mit einer eigenen, unbezwingbaren Energie. Die Welt gewährt uns auf viele Weisen Glück. Macht uns allerlei Geschenke. Nur können wir uns nicht aussuchen, was uns geboten wird. 2 Jahre nach dem Tod der Frau kam ich nach Coldwater. Fand dieses Haus auf den Feldern, kaufte es, trennte mich von dem Leben, das ich 20 Jahre lang geführt hatte, um, was, geheilt zu werden? Mich selbst zu heilen? Längst ertrug ich die Gesellschaft anderer Leute nicht mehr. Ohne ein Glas irgendwas in der Hand. Und das machte mich krank. Ich war kindisch geworden. Gehässig, böse. Deshalb kam ich ja hierher. Ich musste allein sein. Und dann fand mich der Borken. Monatelang hatte ich mit mir gerungen, mit diesem inneren König Lear. Wollte lernen, wieder still zu sein. Vertiefte mich wahllos in Bücher. Und mit einem Mal gewährte mir die Welt dieses Geschenk. Nein, 2 Geschenke. Die Wiese und der Borken. Die eine Gabe erkannte ich als Geschenk, die andere nicht. Jedenfalls nicht sofort. Die Wiese war für mich ein ganz besonderer Ort. Ich ging jeden Tag darauf spazieren, bei Regen oder Sonnenschein. Schön war sie, bei jedem Wetter. Und es gab immer etwas zu entdecken. Einen zuvor nie gesehenen Vogel. Seltene Wildblumen. Eine Herde Rotwild, die im Wald verschwand, wenn ich zu nahe kam. Dass diese Wiese Alex Pierce gehörte, erfuhr ich erst, als bekannt wurde, dass er sie zerstören wollte. Alex Pierce. Schlichte Höflichkeit gebietet es, dass ich ihn mit einigen Worten vorstelle. Bloß gibt es nicht viel über ihn zu sagen. Er war um die 45, ein untersetzter Mann, düsteres Gesicht, immer kurz angebunden. Eigentlich kein Bauer, eher ein Geschäftsmann. Ein Grundbesitzer und Bauunternehmer, den Miss Gilchrist mir gegenüber mal einen Menschen nannte, der seine Großmutter für ein Taschengeld verkaufen würde. Die meisten Bewohner von Portwater nahmen ihn nicht ganz ernst. Hielten ihn fast für einen Witz. Aber als ich hörte, dass er die Wiese planieren und darauf eine Müllverbrennungsanlage bauen wollte, war mir überhaupt nicht zum Lachen. Die Wiese bedeutete mehr für mich, als ihre Ausmaße auf der Karte vermuten ließen. Mehr als nur eine hübsche Lichtung im Wald. Sie war eine Idee, eine Ahnung von Heimat. Denn Heimat, unser Zuhause, ist nicht das Gebäude, in dem man wohnt. Heimat ist der Ort, der einen anspricht, der Ort, der Bedeutung verleiht. Ich hatte noch etwas Geld auf der Bank, also beauftragte ich einen Anwalt, dem alten Dreckskerl ein gutes Angebot für seinen Streifenland zu machen. Aber Pierce lachte ihm nur ins Gesicht. Womit ich gerechnet hatte. Und dann? Dann kam der Borken. Es war ein schöner Tag. Ich war in den Garten gegangen und hatte gespürt, dass dort etwas war. Ein Tier, dachte ich, drüben bei der Stechpalme. Gesehen habe ich bei diesem ersten Mal allerdings nichts. Nichts? Auch nicht an den folgenden Tagen? Nein. Ich hatte nur so ein Gefühl, dass es dort etwas gab, eine Anwesenheit, ohne Form oder Gestalt. Tagelang ging das so, ein flüchtiges, unterschiedlich starkes Gefühl, dass etwas auf der Treppe war oder im Garten. Manchmal meinte ich, hinter der Tür Geräusche zu hören, Geräusche aus einem anderen Zimmer. Aber das änderte sich ständig. Es war, als wüsste er nicht, wie er sich zeigen sollte. Und ich hatte keine Angst, glaubte nicht, Entsetzliches lauere mir auf. Ich wartete nur. Wartete auf das, was kommen mochte. Wartete. I put a spell on you. Because you're mine. I am lying. I am lying. I put a spell on you. Die Laute, die Geräusche änderten sich. Nur eines blieb in diesen ersten Tagen gleich. Und das war der Geruch. Als würde jemand in der Nähe Pfeife rauchen. Nein, nicht in der Nähe, eher direkt neben mir. Was mich an meinen Vater erinnerte. Daran, wie er nach den Proben auf mich wartete, wie er neben seinem alten Wagen stand, seinem Ein und Alles, einem klapprigen, puderblauen Morris Minor 1000. Und in Mantel und Hut Pfeife rauchte. Im Haus hat er nie geraucht. Selbst damals nicht. Er rauchte nicht einmal im Auto. Rauchen war etwas, das er nur draußen tat. Kam vielleicht von seiner Zeit bei der Marine. Pfeife rauchen an Deck, draußen, an der salzigen Luft. Aber das kann ich nur vermuten. Wie fast alles, was ich von ihm zu wissen glaubte, nur eine Vermutung ist. Und es macht mir zu schaffen, dass ich ihn so wenig kannte. Dass er so isoliert blieb. Nun, da er tot ist und meine Mutter tot ist und ich ein Schatten bin und das Beste aus diesem grauen Berglicht machen will, nun sucht mich wieder der Traum vom Fisch heim. Vom Fisch? Den kein Mensch je gesehen hat. Ich selbst sehe ihn im Traum auch nicht, weiß aber, dass er flussaufwärts schwimmt, während die Menschen einzeln oder paarweise in ihren hübschen Häusern entlang der laternenhellen Bucht schlafen, dort, wo ich wohne. Soll heißen, wo ich im Traum wohne. Denn im wahren Leben habe ich diese Gegend noch nie gesehen. Zur Dämmerung treffen Schiffe ein. Wir laden mit Zeitschriften und mit Semillon, einem Weißwein, der die lokalen Spezialitäten ergänzt. Alle sind damit beschäftigt, sich ablenken zu lassen. Denn näher werden sie dem Glück kaum kommen. Sie shoppen, sie essen und sie trinken. Schon verwirrend, aber mehr tun sie nie. In dieser kleinen Küstenstadt meiner Träume. Schlendern aus den Kneipen zu den hellen Warenhäusern aus Glas und Wetterkiefer. Während der Fisch den Fluss hinaufzieht. Getrieben von einer alten, unhinterfragten Erinnerung. Hinauf in die dünne Bergluft. Seit Jahren träume ich von diesem Fisch. Und jedes Mal sage ich mir, er symbolisiert mich. Dabei weiß ich, dass ich nur ein Bewohner dieser Stadt bin. Jemand, der sich die Zeit vertreibt, bis seine Zeit vorüber ist. Ring a ring of roses, a pocket full of poses, a tissue, a tissue. We all fall down. Ring a ring of roses. Und dann, ganz allmählich, kam der Bogen und richtete sich in meinem Haus ein. Alex Pierce erhielt die Erlaubnis, die Wiese zu planieren. Weshalb ich begriff, dass ich handeln musste. Und ich wollte sie irgendwie schützen. Die Wiese war meine Heimat. Also machte ich einen Plan. Wir machten einen Plan. Double, double, toil and trouble. Fire burn and cauldron bubble. Fillet of a fatty snake. In the cauldron boil and bake. Ich wollte keine Rache, sondern Gerechtigkeit. Ich war auch nicht wütend. Ich war nur fest entschlossen, etwas zu verteidigen, von dem ich wusste, dass es gut war. Und dabei half mir der Borken. Trieb er mich, Alex Pierce zu ermorden? Natürlich. Natürlich tat er das. Ich aber machte mich aus freiem Willen eines Verbrechens schuldig. Und ich war es auch, der den Mord beging. Der Borken war nur ein Komplize. Ein Geruch? Ein Geruch. Ein Anflug von Aufmerksamkeit, die Ahnung einer Nähe. Ich aber wusste, er war real. Er kam aus einem bestimmten Grund. Und ich wusste, irgendwann würde ich ihn zu Gesicht bekommen. Und während ich auf Neuigkeiten über die Wiese wartete, begann ich, ihn wie einen nahen Verwandten zu sehen. Ich malte mir aus, dass ich ihn hierher getragen hatte, ohne es auch nur zu ahnen. Eine undeutliche Gestalt, versteckt zwischen meinen Schulterblättern. Dann trat er ohne jede Warnung vor, nahm seine eigene sichtbare Existenz an. Und nach all den Jahren musste ich ihm den Raum geben, er selbst zu werden. Ich bin groß gewachsen und hellhäutig wie mein Vater. Er aber war klein. Klein und dunkel. Gedrungen. Kraftvoll, gefährlich. Wie ein Tier kam er mir vor, wenn er heranschwebte. Niemals direkt, aber endlich da. Und als er sich an einem hellen Tag gegen Ende des Sommers zeigte, wusste ich gleich, weshalb er gekommen war. Er wollte, dass ich das Land rettete, das Pierce zu zerstören drohte. wie ein Tier, das verletzt ist oder in Gefahr schwebt, wandte er sich hilfesuchend an mich. Er wollte, dass ich auf der Seite der Guten stand, auf der Seite der Lichtung und des Buchenwaldes, auf seiner Seite. Stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. Because I put a spell on you. Mein Vater hätte bei einem solchen Ansinnen keinen Moment gezögert. Und als ich hörte, dass Alex Pierces Bauantrag durchgegangen war, wurde mir klar, die einzige Möglichkeit, ihn aufzuhalten, ehe Schaden angerichtet wurde, bestand darin, ihm das Leben zu nehmen. Er hatte keine Kinder, keine Frau. Er war ein Bauer, der nur ein Ziel kannte. Geld um des Geldes willen. Geld auf Geld zu häufeln. Denn das ließ ihn glauben, sein Leben habe einen Sinn. Zumindest nahm ich das an. Egal, welche Geschichte dahinter steckte. Er hatte mich jedenfalls in eine Lage gebracht, die mir keine Wahl ließ. Es fehlte die Zeit, alles noch einmal zu überdenken. Die Wiese wäre sonst bald verloren. Und jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, sah ich das dunkle Flimmern bei der Stechpalme. Oder auf der Treppe. Ein Etwas, das nie sprach, nie angesprochen, aber immer stumm anerkannt wurde. Gegen Ende war der Borken mein ständiger Begleiter. Und er hatte nichts Entsetzliches an sich. Bloß kamen mir jetzt Nacht für Nacht schreckliche Träume. Träume, in denen nicht nur meine Wiese, sondern das ganze Land planiert und zerstört wurde. Der Wald gefällt, die Flüsse vergiftet. Eine Welt der Zerstörung, des Zerfalls. Eine Baulandwelt. Der Borken schickte diese Träume, ebenso den Plan, das Drehbuch für die Ermordung von Pierce. Und ich wusste, nur wenn ich tat, was er wollte, würde ich dies düstere Glück je wieder loswerden. Es dauert nicht lange, die Geschichte meines einen und einzigen Verbrechens zu erzählen. Ich hatte die Rolle bereits gespielt, kannte sie in- und auswendig. Und auch wenn ich nicht alles richtig machte, fiel mir die Tat doch leichter als erwartet. Ich fuhr einen halben Tag weit in eine andere Stadt, in der mich niemand kannte, und kaufte ein hochwertiges 20 Zentimeter langes Sportmesser. Zahlte natürlich in bar. Wie gesagt, ich kannte die Rolle. Hatte einen Attentäter gespielt. In Kriegsfilmen mitgemacht. Trotzdem probte ich. Und dann, als ich soweit war, lief ich durch den Buchenwald. Später Vormittag leicht bewölkt. Ich trug Stiefel, eine Hikingjacke und näherte mich zielstrebig dem Hof. Dem Hof von Alex Pierce. Der Borken passte sich meinem Tempo an, blieb irgendwo links von mir, als ich die letzte Weide überquerte, auf der ein paar Schafe standen und glotzten, neugierig. Dann lief ich über einen unaufgeräumten Hof voll alter Maschinenteile. Vereinzelt dunkle Flecke, offenbar verschüttetes Öl, vielleicht auch ein Unkrautvernichtungsmittel. Dreckklumpen und leere Dosen verstreut auf dem Boden des Schuppens, in dem Pierce an einer Werkbank stand und mit etwas Mechanischem hantierte, das ich nicht genau erkennen konnte. Er hatte Kopfhörer auf. wie sie Arbeiter trugen, die ihre Ohren vor Maschinenlärm schützten. Und kehrte mir den Rücken zu. Tja, alles in allem hätte es kaum besser sein können. Ein unglaublicher Glücksfall. Aber es war wirklich so einfach. Pierce sah mich nicht kommen. Zumindest nicht bis ganz zum Schluss. Und auch wenn Glück eine Rolle spielte, war es doch meine Hand, die das Messer führte, die es sauber in Pierces Leib stieß, als er sich zu mir umdrehte. Ein Stich tief zwischen die Rippen. Ein glatter Stich. Dann hochgezogen. Bis ich drinnen was durchtrennte. Kill. Ich konnte spüren, wie es zerriss. Wie das Leben voran, fast wie aus einem Leck. Dann Blut. Vor allem aber der Geruch. Und wie es sich anfühlte an den Händen. Viel mehr Blut, als ich erwartet hatte. Dabei wehrte Pierce sich kaum, klammerte sich nur hoffnungslos an mich, während ich tiefer in ihn hineinstieß. Dann sackte er zusammen. Glitt fort, als wäre er gar nicht ganz lebendig gewesen. Ich wusste gleich, dass er starb. Diese Aufwärtsbewegung hatte etwas in ihm zerschnitten. Ich spürte es noch immer. Dieses Gefühl, als würde etwas durchstoßen. Zerriss er dann. Ich ließ ihn fallen und sah zu, wie sich seine Lippen bewegten. Bloß kamen keine Worte. Nur noch mehr Blut. Da wandte ich mich ab, weil ich den Mann nicht sterben sehen wollte. Und es beschämend fand, mich in solch privaten Augenblick aufzudrängen. Es dauerte einige Sekunden, bis ich die Frau sah. Die Frau? Sie stand keine 20 Schritte entfernt, der Mund offen. Und ich hätte sie mir schnappen können, ehe sie sich umwandte und davonlief. Sie schrie nicht, wie Frauen auf den Filmen schreien, wenn sie eine Leiche finden. Oder ein brutales Geschehen mit ansehen. Sie stieß nur ein panisches Wimmern aus und hastete den Weg zurück, den sie gekommen war. Und obwohl ich wusste, dass ich sie aufhalten sollte, ließ ich sie laufen. Ich sah mich um. Der Borken eilte bereits über die Weide davon, durch die wir eben erst gekommen waren. Er scheuchte die Schafe auf. Ein gleitender Schatten, nicht ganz Menschengestalt. Und ich wünschte, ich hätte ihn wenigstens ein einziges Mal richtig gesehen, so von Angesicht zu Angesicht. Die dunkle Welle aus Schatten und Substanz zögerte kurz, ehe sie unter den Bäumen verschwand. Und mir war, als lockte mich der Borken fort, lockte mich zu einer Sicherheit, die es nun, da wir eine Zeugin zurückgelassen hatten, nicht mehr gab. Und das war's. Ich fand es sinnlos, mich zu beeilen, denn ich wusste, dass ich es nicht über mich brachte, die Frau zu verfolgen und sie zum Schweigen zu bringen, wie es jeder gute Verbrecher laut Drehbuch gewiss täte. Also schlenderte ich in dem gerade einsetzenden feinen Regen zu meinem Haus zurück, vorbei an der geretteten Wiese und hinauf durch den Buchenwald. Eigentlich dachte ich an gar nichts, wusste aber, was als nächstes geschehen würde. Zumindest meinte ich es zu wissen, denn diese Rolle hatte ich ebenfalls schon gespielt. Der Verbrecher, der einsieht, dass er gefasst werden wird. Und der geduldig darauf wartet, dass die Beamten kommen, um ihn abzuholen. Meist fühlte ich mich sogar, wie ich mich vor der Kamera gefühlt hatte, rein, leer. Und seltsam unbeteiligt. Nach der Rückkehr ins Haus wusch ich das Blut ab, steckte die alten Kleider und das Messer in einen Müllbeutel, wusch mir erneut die Hände. Dann zog ich saubere Sachen an, setzte mich an den Küchentisch und wartete darauf, dass die Polizei eintraf. Ich wartete lange, aber niemand kam. Also ging ich nach oben und legte mich aufs Bett. Bis dahin hatte ich gar nicht gemerkt, wie müde ich war. Und ich schlief ein. Sobald mein Kopf das Kissen berührte. Ich schlief tief und hatte einen guten, traumlosen Traum. Den ersten seit langem. Es war, als machte mir jemand ein unschätzbares Geschenk. Wie sich herausstellte, stammte die Frau, die ich gesehen hatte, aus dem Dorf und ging zweimal die Woche zum Putzen zu Alex Pierce. Wäre ich ein echter Gangster, hätte ich das sicher gewusst. Und hätte mich an einem jener Tage um Pierce gekümmert, an denen sie nicht zu ihm kam. Dann gäbe es keine Zeugin. Bloß hätte ich kaum was Besseres machen können, als eine Zeugin zurückzulassen. Denn obwohl die Frau der Polizei eine sehr präzise Beschreibung der Person gab, die sie an jenem Tag auf Pierces Hof gesehen hatte, brachte sie damit die Suche nach dem Mörder keinen Schritt voran. Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen kleinen gedrungenen Mann, erklärte die Frau. Da sei sie sich sicher. Um einen kleinen gedrungenen Mann mit sehr dunklem Haar und kalten schwarzen Augen. Ein Mann, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. Und gewiss niemand aus der Gegend. Dies erfuhr ich später von Miss Gilchrist, als ich meinen letzten Schwung Bibliotheksbücher zurückbrachte. Im Gegensatz zu den Verbrechern in alten Filmen spürte ich nicht den geringsten Drang, ein Geständnis abzulegen oder mich jemandem anzuvertrauen. Selbst der hübschen Bibliothekarin nicht, die es zu amüsieren schien, als ich sagte, ich würde mir eine Zeit lang keine Bücher mehr ausleihen. Ich gab keinen Grund dafür an. Doch irgendwas in mir hatte beschlossen, dass ich was aufgeben müsse, gleichsam zur Sühne. Obwohl ich gar nicht das Gefühl hatte, Unrechtes getan zu haben. Ich hatte einen Mann ermordet, aber eine Wiese gerettet. Im Großen und Ganzen schien mir dies ein fairer Tausch zu sein. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. Es gab Zeiten, da habe ich am liebsten geschlafen. Lange. Um dann am grauen Vormittag aufzustehen und im steten sanften Regen spazieren zu gehen, der allzu oft auf diese Bergstraßen fällt. Nun, da ich wieder schlafen kann, spüre ich manchmal noch eine Anwesenheit im Zimmer, ein undeutliches, dunkles Ding. Ein Ding, das einen Moment lang da ist und dann wieder nicht. Während ich wach werde, mich recke, am Fenster ein weiches, wässriges Licht und im Garten ein Vogel, der in der Stechpalme am Tor zwitschert. Ob ich hin und wieder träume, dass ich ein Fisch bin, der einem langen Fluss hinauf zu den Bergwiesen unserer Quelle folgt? Ja, manchmal. Und das ist auch ein Glücksfall, ein Geschenk der Welt, wie Vollmond oder Neuschnee. Wenn der Traum zu Ende ist, stehe ich auf, mache mir eine Kanne Tee und werde mir der Stille um mich bewusst. Spüre, wie allein ich jetzt bin, in meinem Haus. Allein in der Stille und froh über das Glück, dunkel wie es sein mag. Ein Glück, das ein wenig länger vorhielt, als ich es erwartet hatte. Der Bowken, Hörspiel von John Burnside, mit Thomas Thieme, sowie Peter Kurt und Jacqueline McCauley als Bowken und der Another Plus Band mit Nika Ruf Gesang. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Martin Vögele und Anke Schlipf. Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk 2015.